Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. In den USA wird der Präsident also mit den erstarkten Demokraten weiterhin um das Budget streiten. Ein gesichtswahrender Kompromiss sei für Donald Trump aber durchaus drin, sagte der frühere US-Spitzendiplomat James Bindenagel heute früh im Deutschlandfunk. Wenn man noch klug ist, dann kann man auch wirklich denken, dass auch diese 1,6 Milliarden, dass die Demokraten auch auf den Tisch gelegt haben, auch für den Border Security, das auch die Sicherheit von den Grenzen, das kann man auch anders beschreiben. Das ist teilweise auch für den Grenzkontrolle und auch kann er sagen, dass das auch Teil der Mauer. Ein Kompromiss ist möglich. Die CSU setzt heute ihre Klausurtagung im Kloster Seeon fort. Die Maxime nach dem Misserfolg bei der Bayernwahl lautet: Aus Fehlern lernen. Eva Lell. Thema Europa. Bei der Europawahl 2014 scheiterte die CSU mit ihrem Europa-Ja-Aber. In diesem Jahr wollen sich die Christsozialen klar proeuropäisch positionieren. Das zeigt sich auch bei der Klausur in Seeon. Heute ist der irische Premierminister zu Gast. Lernen will die CSU auch beim Thema Streitkultur. Der erbitterte Streit mit der Schwesterpartei CDU hat der Union nicht genutzt. In Seeon wird auch die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. Ein gutes Zeichen findet der designierte CSU-Chef Markus Söder. Nachhaltige Diskussionen führen, aber nicht ein ständiges Schaulaufen von Streit und Streit um des Streites willen. Auch an ihrem Verhältnis zu den Kirchen will die CSU offenbar arbeiten. Heute ist der Passauer Bischof Stefan Oster zu Gast. Und in Sachen Kanzlerkandidatur bei der Union dürfe es keinen Automatismus geben. So wird der CSU-Politiker Thomas Kreuzer heute zitiert. Droht ein neuer Streit mit der Schwesterpartei CDU? Dazu Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, CSU in unserem Programm. Die Regierung ist jetzt aufgefordert zu arbeiten, den Koalitionsvertrag umzusetzen. Und hier sind wir in enger Partnerschaft und Freundschaft mit den Kolleginnen und Kollegen aus der CDU. Und Frau Kramp-Karrenbauer hatte einen hervorragenden Start und hat die volle, uneingeschränkte Unterstützung der CSU und nicht nur der Landesgruppe. Personaldiskussionen, Kanzlerkandidatendiskussionen, die führen wir in 2 Jahren vor den Bundestagswahlen. An der niederländischen Nordseeküste geht die Suche nach verlorenen Containern des Frachters MSC Zoe und das Aufräumen weiter. Ralf Lachmann. Auf den Stränden der niederländischen Nordseeküste liegt noch immer jede Menge Abfall herum. Der Bürgermeister von Terschelling, Bert Wassing, sagte, für ihn gelte die einfache Formel: der Verschmutzer zahlt die Reinigungskosten. Die Bürgermeisterin der Nachbarinsel Vlieland sieht das genauso. Tineke Srocker berichtet, sie habe dies auch in einem Brief an die Reederei MSC sehr deutlich gemacht. Die Reederei habe schon signalisiert, den Umweltschaden wieder gut zu machen. So sind Versicherungsagenten auf allen Inseln unterwegs, um das genaue Schadensausmaß zu erfassen. Auch Kunden, die Containerfracht verloren haben, will der Schiffskonzern nach eigenen Angaben Schadenersatz zahlen. Indes gehen auf allen Inseln und an der Festlandküste die Aufräumarbeiten weiter. Angesichts immer größerer Frachten seien Havarien wie diese erwartbar, sagte heute Morgen in dieser Sendung der SPD-Politiker und Seefahrtsexperte Uwe Schmidt. Es fehle allerdings an verbindlichen internationalen Kontrollen. Ich glaube, das hängt im tatsächlichen Zusammenhang mit der Schiffsgrößenentwicklung. Wenn Sie sich das mal angucken, wie viel Decksladung mittlerweile gefahren wird, die natürlich bei Sturm sehr anfällig ist. 23 Container nebeneinander, 8 hoch übereinander, also 368 bis 370 Container, die da an Deck an einer B, an einer einzelnen Luke gestaut werden. Wenn es dazu Havarien kommt, dann fallen natürlich dementsprechend viele Container ins Wasser, das ist so. Also mir ist das noch nicht so ganz klar, welche Regelungen eigentlich für alle Beteiligten klar sind und bindend sind. Wir haben da so eine Art Selbstregulierungssystem innerhalb der Schifffahrt. Also so ganz klar, wie es zum Beispiel im Straßenverkehr oder bei anderen Verkehrsträgern ist, erscheint es mir in der Schifffahrt zurzeit nicht. Und da müssen, glaube ich, auch die Regelungen dementsprechend von Länderseite angepasst werden. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Uwe Schmidt. Ein umfangreiches Datenleck beschäftigt das politische Berlin. Was hinter der Hackerattacke steht, ist bisher unklar. Michael Götschenberg. Betroffen sind mit Ausnahme der AfD alle Parteien im Bundestag: Union, SPD, Grüne, Linke und die FDP. Geleakt wurden vor allem Kontaktdaten wie hunderte Handynummern und Adressen von Politikern aus dem Bundestag und zum Teil auch aus der Landespolitik. So zum Beispiel Bewerbungsschreiben für Parteitage oder parteiinterne Kommunikation oder Adresse- und Mitgliederlisten. Dabei sind die Dokumente zum Teil mehrere Jahre alt. In Einzelfällen wurden jedoch auch in großer Menge sehr persönliche Daten veröffentlicht, wie abgelichtete Personalausweise, Briefe, Rechnungen oder Einladungen bis hin zu Chats. Politisch brisante Dokumente fanden sich im Zuge einer ersten Durchsicht nicht.